Hallo halt miteinander. Hallo. Willkommen bei Adi, Kurzform von Ach. Philipp, das ist dein Job. Wie immer gibt es eine Persönlichkeit zu erraten, die nicht mehr unter uns weilt. Aber warum ist es denn hier im Hintergrund so laut, Jürgen? Warum fragst du mich das? Ich bin's nicht. Damit alle Namen genannt sind, die erstmal klassisch in der Sendung mit dabei sind. Aber wie schon ja fast meine Anmoderation vermuten lässt, ist heute nicht klassisch. Nein, wir sind auf der Hack and Make live und machen eine kleine Bonusfolge. Und zusätzlich am Tisch sitzen hier noch mit Jörg und Lisa. Woher kennt man euch beide denn? Fangen wir doch mal hier gegen den Uhrzeigersinn an. Also wo man mich herkennt, weiß ich nicht. Wo man mich möglicherweise herkennen könnte, ist der Hörmer-Podcast, den ich seit 2 Jahren mit meinem Kollegen Nils mache über Hörspiele und Hörspielserien. Zugegeben ein bisschen Nischenthema, aber ja. Ich finde die Benjamin-Blümchen-Folge sehr schön. Dankeschön. Gerne. Und die Dame zu meiner Linken. Ich habe auch einen Podcast, kein Nischenthema würde ich behaupten, ja, inzwischen schon ein Mainstream-Thema, und zwar ein Feminismus-Podcast namens MWD, männlich-weiblich-divers, und zwar über die Nürnberger Nachrichten, wo ich arbeite als Redakteurin. Und um was geht's denn da? Wir beackern alle möglichen feministischen Themen. Bisher haben wir zum Beispiel über ein Jahr MeToo geredet. Wir werden fotografiert, das ist nicht schön. Oh. Ja. Selbstverständlich. Gesichter wie unsere müssen fotografiert werden. Ich habe gesagt, Gesichter wie unsere müssen fotografiert werden. Ja. Deswegen machen wir auch ein Audio-Format hier. Auf jeden Fall ein Jahr MeToo. Ja, das war unsere langweiligste Folge bisher, würde ich sagen. Unsere beste war über eine... Ja, die Feministinnen, ne, werden sollen immer wir dich noch mit dazu nehmen? Haben wir noch ein Headset, Philipp? Ja, okay, gut. Junge Väter. Dann mach mal einfach einen Cut kurz und fang nochmal an. Ja. So, also erzähl doch einfach nochmal kurz ein Jahr Feminismus. Das wär's. Ein Jahr MeToo war unsere langweiligste Folge, würde ich behaupten, weil das Thema MeToo so abstrakt und nicht greifbar ist. Um das Ganze auszugleichen, haben wir neulich auch über feministische Pornos geredet. Und da hatten wir echt viele Klicks. Was mich überhaupt nicht wundert. Komisch, ganz komisch. Und es war total interessant. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich da ein paar Leuten auch ein Thema näher bringen konnte. Aber also feministische Pornos... jetzt in unserer unglaublich infantilen Art und Weise haben wir jetzt gleich auf Lesbenpornos angespielt, aber wahrscheinlich nicht, weil Feministen hassen ja keine Männer. Das denkt man ja. Wie Fragen. Können wir mal bitte beim Thema feministische Pornos bleiben? Ja. Gibt es da noch mehr als Erika Lust? Danke, Jürgen. Gerne. Weil das immer das Paradebeispiel ist, ja. Aber ist es das Klischee? Ja, also wir machen ja unseren Podcast nicht für Leute, die sich mit Feminismus schon beschäftigt haben. Deswegen bin ich jetzt schon sehr beeindruckt davon, dass ihr überhaupt Erika Lust kennt. Ja. Und darüber hinaus gibt es viele Regisseurinnen, die von Erika Lust gefördert wurden, ja. Aber abseits davon habe ich noch keine feministischen Pornos kennenlernen dürfen. Da fällt mir jetzt aber wieder auf, du wolltest mir mal noch einen Link schicken. Ich glaube, den möchte ich jetzt dann doch mal. muss ich jetzt einfordern an dieser Stelle. Okay, gerne. Also gerne zu den Pornos und zu deinem Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, der Erlös von den Erika Lust Pornos geht zum Beispiel an Amnesty International. Also du tust sogar eine gute Tat, wenn du dir die Filme von ihr kaufst. Oh, das habt ihr, glaube ich, gar nicht erwähnt im Podcast, oder? Auf jeden Fall. Oh. Mhm. Nicht gut genug gehört, muss ich ihn nochmal reinhören. Gut. So, jetzt haben wir endlich unsere Porno-Folge. Sehr gut. Ja. Die haben wir schon beim zweiten Mal hinter uns gebracht. Ich beginne mit Hinweis Nummer 1, der euch unglaublich weit bringen wird. Und wann immer ihr... Warte mal. Haben wir das schon... Wisst ihr, was auf euch zukommt hier? So? Ich glaube, höre regelmäßig und gerne die Bonusfolgen an. Ich glaube, ich habe die Bonus... Ja doch, ich habe auch schon mal eine Bonusfolge gehört. Hat der Philipp die Regeln nicht erklärt gerade? Ja, das heißt... Wir müssen eine Person erraten, oder? Aber das ist schon mehr als 10 Minuten her und eigentlich müsstest du dann nochmal erklären, ja? Genau, also wir haben... 10 Hinweise auf eine Person, die bereits verstorben ist. Mhm. So, und hoffentlich ist es interessant. erstens, auf der deutschen Internetseite zu meinem Werk steht, diese Website wurde möglicherweise gehackt. Fand ich super, als ich vorhin das Recherchieren angefangen habe. Aber was heißt denn Dachseite? Naja, halt die Internetseite zu dem Gesamtwerk. Ach da so. Gibt es eine Internetseite zum Gesamtwerk. Und wenn du da schaust, die Subheadline, da steht, diese Website wurde möglicherweise gehackt. Ich weiß, bei Deutschland. Mark Zuckerberg, der ist leer. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, nee. Musste ich nämlich auch erst gerade dran denken. Okay. Der ist dann noch nicht so lange tot. Es geht das Gesamtwerk, also nicht über die Person, sondern das, was er oder sie hinterlassen hat. Wagner. Jesus. Was wäre denn das Gesamt? Bibel.de oder was? Ja. Diese Webseite. Bibel.de wurde möglicherweise gehackt. Ja, also ich habe euch ja schon angekündigt, der Hinweis bringt euch gar nichts, aber ich fand es zum Brüllen komisch. Zweitens, im September 2018 erschien ein Film zu diesem Gesamtwerk. September 2018. Das ist ja jüngst. Auch noch nicht lang her. Einen Monat her oder eineinhalb. Aber Dominik, das wäre doch dein Spezialgebiet Film. Ach, Moment. Han Solo. Darf man jetzt schon raten? Selbstverständlich. Oder? Ach so. Freddie Mercury? Nein, den hat man nämlich schon. Ah. Ja, den haben wir nach 8 Sekunden damals, glaube ich, erraten. Ja, und Elton John kann es auch nicht sein. Der lebt nämlich noch. Ja, aber tatsächlich, correct. Queen ist ein guter, da ist der Film schon raus? Nee. Bohemian Rhapsody? Ja. Nein. Ja. Ah. Und der Elton John-Film kommt ja auch demnächst in die Kinos, wenn er nicht schon ist. Drittens, ich wurde 1870 geboren. Das ist deutlich gegen alle von Queen. Na, Brian May vielleicht. Kommt drauf an. Und ich werde hier nicht müde zu erwähnen, dass Brian May sich aktiv in Großbritannien für den Igelschutz einsetzt. Guter Mann, der Brian. Ja. Für den Igelschutz. Ja. Der Igel ist gelandet. Jetzt geht das wieder los. Sorry. Mach bitte weiter, Dominik. Viertens, ich besuchte gegen den Widerstand meines konservativen Vaters eine technische Oberschule. Ta-ta-ta. Dann war es eine Frau. Ah, es war eine Frau. Bestimmt. Das ist doch dein Thema, oder? Ja, da sind wir doch komme ich ins Spiel. Sind wir doch Frauen, ja. Bei den schnaufst jetzt nicht, ja. Bei den unterdrückten wenn Frauen. Wenn das Thema Frau quasi jemand einzeln zugeschoben wird, da würde ich erst präsentieren. Ist das jetzt feministisch, wenn ich das mache? Nee. Antifeministisch? Ach, ich kenne mich da nicht aus. Ich muss erst mal den Podcast hören, bevor ich mich weiter zum Thema Feminismus äußere. Fünftens. Ich wollte Medizin studieren, wurde aber abgelehnt. Auf der Technischen Oberschule. Also, es ist 1870, Gott weiß, wie das alles heißt. Also studierte ich erst Naturwissenschaften und als ich dann promoviert hatte, dann Medizin. Mhm. Marie Curie? Nein. Naja, dann Doktor. Das Komische ist ja, also das Gesamtwerk, sagt man bei irgendjemand, der irgendwie in der Wissenschaft tätig ist, das Gesamtwerk? Ja? Naja, also, wenn du jetzt Du zu Albert Einstein sagen, es ist sein Gesamtwerk? Nee, aber an den Herrn Meyer zum Beispiel und sein Lexikon. Oder den Brockhaus. Was ist mit also Brockhaus? Die Person wird am Schluss ziemlich deutlich, was ich mit Gesamtwerk meine. Mhm. Ja, ich glaube, dann wird niemand widersprechen. Und nein, es ist nicht der Herr Brockhaus, aber ich frage mich ernsthaft, was der gemacht hat. Hat er irgendwann mal angefangen, einfach das Alphabet durch? A wie A. Das war garantiert ein verschrobener Mensch. Ja, ja, vor allem, ich stelle mir das nur so im Dorf vor, bevor der angefangen hat, das aufzuschreiben. Ey, wenn du es nicht genau weißt, geh zum Brockhaus und frag halt den, der weiß alles. Der war sozusagen Google. Ja, aber der ist aber auch so ein bisschen nervig, der will mal keiner hin, der ist so alt und angestaubt. Die Frage, ob es ein Mann oder eine Frau ist, beantworte ich selbst im Hinweis Nummer 6 für die, die aufmerksam aufpassen. Das Gerücht, dass ich die erste Medizinstudentin meines Landes war, ist aber falsch. Also es war ein Mann, der aussah wie eine Frau. Nein, nur Nasenbär. Ist auch der Grund, warum sie Medizin nicht am Anfang, weil da durfte die Frau noch nicht. Und dann ist sie quasi in einer Naturwissenschaft so gut gewesen und hat dann ein bisschen die Zeit sich gewandelt und dann hat sie Medizin hinterher studiert. Jetzt bin ich verwirrt. Ist doch eine Frau. Es ist eine Frau, ja. Sag ich doch. Medizin als Studentin. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen jetzt schon, dass ich es nicht weiß. Ich habe meine feministischen Hausaufgaben nicht gemacht. Aber das darf man bei dem Format hier einfach nicht haben. Okay. Ich ziehe so oft Leute raus, wo beide dann am Ende sagen, was, wer, noch nie gehört? Ist das was Obskures? Und wir finden es total super. Und das Schöne ist, dass wir im Podcast nicht hören konnten, wie gerade deine Augen gerollt haben. Bräuchte man noch ein Augenrollgeräusch? Ich habe es versucht, ganz laut zu rollen. Ja. Dominik, mach doch bitte weiter. Siebtens, wie schwachsinnige oder idiotische, also behinderte Kinder ohne Würde verwahrlost behandelt wurden, erschütterte mich zutiefst und ich begann, andere Konzepte zu entwickeln. Also ja, quasi der erste Kontakt damals war quasi mit behinderten Kindern und man hat sich gedacht, das kann ja nicht wahr, ist ähnlich, was wir hatten mit der Lobotomie-Folge, mit Schwachsinnigen in Anführungszeichen, ist halt, Behinderte sind halt auch nicht wirklich gut behandelt worden und behinderte Kinder sind halt irgendwo hingesteckt worden und einfach scheiße behandelt worden, hat gesagt, das kann nicht sein, dass das so ist. Mutter Teresa. Nein. Hat das irgendein, irgendwie mit diesen Schulkonzepten Waldorf irgendwas zu tun? Ich glaube, Waldorf war ein Mann. Schon, ne? Herr Waldorf. Robert Steiner. Waldorf Astor. Rudolf Steiner. Ja. Rudolf. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Wir waren noch so humanistisch unterwegs. Hildegard von Bingen. An die habe ich auch schon gedacht. Aber die war früher schon. Ich bringe die immer nur mit Brot in Verbindung, weil es gibt beim Bäcker... Ein Bingenbrot. Immer nur das Hildegard von Bingenbrot. Ich habe einen Kumpel, der wohnt in Bingen. Heißt der Hildegard? Ich kenne Suchmaschine, die benutzt kein Mensch. Achtens. Oder spielt ihr noch Bing? Achtens. Kannst du mal die Hildegard bingen? Achtens. Zentrum meiner Lehre, Kinder sind anders. Schlüsselerlebnis, ich sah ein dreijähriges Kind, das völlig versunken in der Aufgabe war und sich durch nichts hat ablenken lassen. Das Motto, hilf mir, es selbst zu tun. Montessori? Ja, genau. Wow. Ach, sehr wow. Gut. Sehr gut. Ding, ding, ding, ding, ding. Gerade noch die Ehre gerettet. Ja, die Maria Montessori. Neuntens, ich schmückte zwischen 1990 und 1998 den 1000-Lire-Schein. Wirklich? Ja, da sind wir wieder bei Geldscheinen. Ah, spannend. Und heute folgen über 40.000 Schulen weltweit meinen Lehren. Ja, sehr gut. Also der tolle große, Frau. Genau, sie hat dann später, also am Anfang mit behinderten Kindern zusammengearbeitet und dann später quasi ihr Konzept, wie du schon völlig richtig gesagt hast, dann aber auch halt am Anfang auf arme Kinder, ja, die halt auch irgendwie niemals gefördert wurden und ihr Konzept war halt, dass du nicht einen strengen Lehrplan hast, sondern dass das Kind will lernen, dass du ihm einfach halt einfach den Raum gibst und die Möglichkeiten gibst, sich selber zu helfen und halt irgendwie selber Wissen zu erlangen. Und heutzutage ist es ja eher eine Schule, die dann für Betuchtere ist. Ist jetzt nicht unendlich teuer, eine Montessori-Schule, aber ich glaube, dass für arme Leute das jetzt nicht mehr im Fokus ist. Aber ja, 40.000 Schulen weltweit fand ich sehr interessant. Und da sind wir gestern Abend zufällig drauf gekommen und jetzt habe ich das schnell recherchiert. Und auch wenn Montessori.de oder .com oder .it gerade gehackt wird, ich habe trotzdem noch die Information zusammenbekommen. Aber wenn das jemand hackt, schreibt ihr doch nicht drauf, diese Webseite ist möglicherweise gar. Was weiß ich, kann dir gerne einen Screenshot zeigen. Ich habe das gemacht, ich vermute, die haben halt so ein Content-Management-System und haben das, nachdem irgendwelche Dinge passiert sind, das mal vorsorglich hingeschrieben. Vielleicht sind das kreative Kinder, das Kind will lernen. Ja, aber lernen, wie man Webseiten hackt. Der Administrator will lernen und der Hacker auch. Achso, es steht nur in den bei Google in der Voransicht, in den Meta-Informationen. Ach so, ich habe gedacht, die haben es auf ihre Homepage den Marquee geschrieben, dass das durchläuft. Die haben irgendwie ein kaputtes Webseiten-Template wahrscheinlich oder irgendwas. Das ist halt absolut großartig. Okay, spannend. Herzlich willkommen zum kaputte Webseiten-Template-Podcast. Wir verabschieden uns hier von der Hack and Make. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Und der Dominik muss jetzt noch ein paar Flyer an den Mann bringen. Dominik, dein und Auftrag. Die Frau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.